fremden wir durchs Land und fuhren durch die Welt ein. Wer frug denn noch nach des Lebens Sinn? Lust und Traurigkeit verwebten wir ins Kleid der Zeit. Dunkle Stunden, Becherrunden, wir waren stets bereit. Heute hier und morgen dort, früher los und spät noch fort. Und gesungen war's gelungen, lobten wir den Ort. Westen, Norden, Süd, sogar in Ost klang unser Lied. Selbst in Fernen, unter Alas Sternen, klatschten manche mit. Und geht's zur letzten Fahrt, verdammt das Scheiden, das wird hart. Sind wir Kunden überwunden, die Sonne hat uns gelacht.